Würden sich die Parteispitzen von Union und SPD auf die Vorschläge ihrer Fachpolitiker einigen können, wäre der Koalitionsstreit um die Begrenzung von Managergehältern schnell vom Tisch. Künftig würden die Aufsichtsräte großer Konzerne über die Vergütungen zu entscheiden haben und im Zweifel haften, wenn die Höhe der Gehälter nicht, wie es heißt, in angemessenem Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitgliedes, zur Lage der Gesellschaft und der üblichen Vergütung stehen. Was angemessen ist, sagt das Papier der Arbeitsgruppe nicht, weshalb es zu einer solchen Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern in der Praxis kaum kommen wird. Der Kompromiss sieht weder eine Gehaltsobergrenze vor, noch eine Beschränkung der steuerlichen Absetzbarkeit der Gehälter. Es ist fast egal, ob sich Union und SPD auf diesen Entwurf einigen können oder nicht. Zu einer echten Deckelung von Managergehältern wird er ohnehin nicht führen. Wer heute behauptet, der Staat könnte dies, Spitzengehälter nach oben begrenzen, weckt Erwartungen, die nicht zu erfüllen sind. Zweifellos gibt es sittenwidrig hohe Gehälter, ebenso wie es sittenwidrig niedrige Löhne gibt. Anders aber als beim Instrument des Mindestlohnes kann der Staat keine Obergrenze festlegen, denn Verträge sind frei aushandelbar und das steht so im Grundgesetz. Ob es uns gefällt oder nicht, es sind die Unternehmen selbst, die jetzt und in Zukunft Verantwortung übernehmen müssen. Die Konzerne selbst müssen dafür sorgen, dass die Bezüge ihrer Vorstände nicht ins Fantastische wachsen. Wo dies in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, wo sich Manager trotz Totalversagens dicke Boni gesichert haben, hat die Kontrolle und die Demokratie innerhalb der Unternehmen nicht funktioniert. Denn Aufsichtsräte sind dazu da, Aufsicht zu führen und nicht Entscheidungen des Vorstandes nur abzunicken. Betriebsräte haben die Interessen der Belegschaft zu vertreten und dürfen sich nicht vom Vorstand einlullen und mit der Aussicht darauf, selbst aufzusteigen, mundtot machen lassen. Kurzum, Strukturenkontrolle auszuüben gibt es. Wenn sie in den Konzernen nicht ernst genommen werden, kann auch der Staat mit seinen Gesetzen wenig ausrichten. Zumal kaum etwas dagegen einzuwenden ist, wenn Führungskräfte, die ihr Geld wert sind, gut, sehr gut oder vielleicht sogar, wie SPD-Chef Müntefering sagt, exorbitant gut verdienen. Viel wichtiger als eine Gehaltsobergrenze wäre ein Mittel, Manager nicht nur für Leistungen zu belohnen, sondern auch für ihre Fehler bezahlen zu lassen. Der Ruf nach einer umfassenden Managerhaftung kommt meist zu spät, wenn die Milliarden bereits verbrannt sind. Jetzt wäre die Gelegenheit, Gesetze zu schaffen, die es erlauben, diejenigen zu bestrafen, die ihre Pflichten verletzen und das Geld anderer fahrlässig vernichten, was für diese Krise kaum noch nützlich sein wird, ganz sicher aber für die nächste.